und ich halte es nicht mehr aus. Sie dreht und biegt ihren Körper und ich sitze hier zu Haus. Sie tanzt im roten Licht und alle schauen ihr zu. Nur ich seh sie nicht, denn ich will ja meine Ruhe. Sie bewegt sich, sie tanzt und sie dreht sich. Sie zieht die Blicke auf sich und das stört sie überhaupt nicht. Sie bewegt sich und dazu mich. Mich und ich halte es nicht mehr aus. Sie schwitzt und ihr heißer Körper will aus ihren Kleidern raus. Sie schafft es, mich zu schaffen, macht mich glatt zu ihrem Affen. Sie zeigt mir, was ich gerne hätte und schläft dann in einem anderen Bett auf. Sie bewegt sich, sie tanzt und sie dreht sich. Sie zieht die Blicke auf sich und das stört sie überhaupt nicht. Sie bewegt sich und dazu mich. Der Männer und bringt sie außer Rand und Band. Sie träumt es toll und kunterbunt, macht alle heiß mit Erdbeermund. Sie liebt sich und sie lässt sich gehen und ich möchte sie am liebsten nicht mehr sehen. Sie bewegt sich, sie tanzt und sie dreht sich. Sie zieht die Blicke auf sich und das stört sie überhaupt nicht. No, no, no. Sie bewegt sich, sie tanzt und sie dreht sich. Zieht die Blicke auf sich und das stört sie überhaupt nicht. Sie bewegt sich, sie erregt mich, sie betrügt mich und dazu sich.